Man müsste Klavier spielen können, wer Klavier spielt, hat Glück bei den Frauen. Weil die Herren die Musik machen können, schneller Ohren der Damen vertrauen. Der Klang des gespielten Klaviers wird auch jeder erregend wie Sex. Und ihre geheimsten Gefühle wird Piano doch sorgig geweckt. Dem Mann, der das kann, macht sie Avance, er wird von ihr mit Zärtlichkeit belohnt. Die anderen Männer haben keine Chance, sie schauen aufs Instrument und in den Mond. Man müsste Klavier spielen können, wer Klavier spielt, hat Glück bei den Frauen. Denn nur er kann mit Tönen den lauschenden Schönen ein Luftschloss der Liebe erbauen. Hier an diesem Beispiel sehen Sie, was die Frauen erzählen. Wer Klavier spielt, ist bei Ihnen unerhört begehrt. Heidisch muss man sich mit ansehen, wie er hier ist. Mit ein paar geschickten Griffen trägt man alle vorbei. Er wird von ihr mit Zärtlichkeit belohnt. Die anderen Männer haben keine Chancen. Sie schauen aufs Instrument und in den Mond.